Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 24. November 1788. Diesmal will ich dir die lange Pause vergeben, aber nun du wieder in Weimar eingerichtet bist, ist's wirklich Unrecht von dir, wenn du nicht öfter schreibst. Deine und Hubers Briefe geben mir noch manchmal den alten Schwung, ohne euch erschlaffte ich vielleicht ganz. Ich habe schlechterdings niemand hier, an dem ich mich reiben kann. Alles muss ich aus mir selbst zehren. Mein Stolz hält mich zwar noch aufrecht, aber oft fällt mir der demütigende Gedanke ein, dass ich noch nichts getan habe, was mir für meinen Gehalt Bürge ist. Dann verfolgt mich die Furcht vor Stümperei, und in der Angst fange ich wieder an, Holz und Steine zu meinem juristischen Gebäude zusammenzutragen. Freilich hätte ich mir dies Geschäft gern für ein späteres Alter aufgehoben, wenn ich jetzt etwas Tüchtiges von einer anderen Art hervorzubringen hoffte. Aber oft gebe ich diesen Gedanken ganz auf. Es scheint mir an Fruchtbarkeit zu fehlen. Ich tauge vielleicht besser für Gegenstände, wobei Scharfsinn und ein gewisses Gefühl für Zweckmäßigkeit erfordert wird. Manchmal denke ich gar, dass ich bloß zum Juristen bestimmt bin. In dieser Sphäre bin ich wenigstens des Erfolges gewiss. Kunstgefühl ist bei weitem noch nicht Kunsttalent, und schon mancher hat durch diese Verwechslung seine wahre Bestimmung verfehlt. Wider deinen Plan wegen des Merkur habe ich nichts einzuwenden. Der merkantilische Erfolg hängt bloß vom Zutrauen des Publikums zu denjenigen ab, die sich als Unternehmer ankündigen. Wieland hat freilich bisher schon gezeigt, dass er trotz der ehemaligen vielversprechenden Ankündigung des Merkur in der Aufnahme von Beiträgen oft nichts weniger als streng war. Bei dir ist wohl kein Zweifel über das, was du leisten kannst, sondern über die Pünktlichkeit in Erscheinung deiner Produkte. Ich kann mich daher nicht überzeugen, dass eine bloße Ankündigung von euch beiden große Wirkungen in Ansehung des Debits hervorbringen werde. Eine ähnliche Ankündigung zu Ende des vorigen Jahres hat nicht gehindert, dass der Merkur, wie du selbst sagst, in den letzten Zügen liegt. Ein neuer Plan, der Aufmerksamkeit erregte, etwa wie der, welchen ich dir neulich zuschickte, würde die Mitarbeiter ins Künftige zu sehr binden, und eigentlich hängt der innere Wert des Journals doch nur davon ab, dass ihm einige gute Köpfe ihre besseren Stunden widmen. Sollte daher ein neuer Plan und eine neue Ankündigung überhaupt nötig sein, wäre es nicht besser, die Stücke des 89. Jahres an innerem Gehalt merklich zu verbessern und keinen unerheblichen Aufsatz aufzunehmen, als dann könnte man am Ende des Jahres das Publikum fragen, ob es ferner dergleichen Ware haben wollte, dazu gehörte mehr Unterstützung etc. Mit deiner Antwort wegen der philosophischen Briefe muss ich mich beruhigen, ob sie wohl mich nicht ganz befriedigt. Über Hubers dramatische Manier magst du wohl nicht ganz unrecht haben, indessen scheint mir doch immer so viel Gehalt in seiner Arbeit zu sein, dass ich sie ihm nicht verleiden möchte, wenigstens solange er sich für keine andere Tätigkeit interessiert. Schreibst du ihm denn manchmal? Er klagte neulich über dein Stillschweigen. Die Idee wegen der Memoire leuchtet mir sehr ein. So eine Arbeit habe ich mir immer gewünscht. Schreib mir doch deinen Plan ausführlicher und sorge bald für einen Verleger, damit man immer anfangen kann. Alles kommt, deucht mich darauf an, den Gesichtspunkt festzusetzen, aus welchem die Memoire zu bearbeiten sind. Als Quellen der Geschichte sind sie keines Auszugs fähig. Will man das Unternehmen nicht zu weitläufig machen und ein Werk liefern, das um seiner selbst willen lesbar ist, so wird man sich wohl auf einzelne charakteristische Züge einschränken müssen, die in der Nationalgeschichte oder in der Biografie merkwürdiger Menschen keinen Platz finden können und gleichwohl an sich selbst interessant sind, nicht durch den Aufschluss, den sie über andere interessante Personen und Vorfälle geben. Solche Züge sind häufig in den Memoiren vorhanden und eben diese, weil sie keine als die allgemeinsten historischen Kenntnisse voraussetzen, sind dem größten Teil des lesenden Publikums am willkommensten. Lebe wohl, alles ist gesund und grüß dich, Körner.